Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Es ist unglaublich heiß. Es ist echt sehr schlimm. Deswegen haben wir diese Woche keine Themen. Tut uns leid, wir lästern nur über das Wetter. Was fällt dem Wetter ein? Es ist draußen schlimm, es ist hier drin schlimm und es sterben die Mitarbeiter weg, die fliegen. Und alles nur, weil ihr so viel Podcast streamt. Ja. Denn wie eine CDU-Politikerin in der Rezo-Debatte ja schon feststellte. Stimmt, das war ein echter Tweet. Ja. Ja, die hatte nämlich geschrieben, wie kann denn Rezo sich für Naturschutz einsetzen, wenn man, hab da mal ausgerechnet, wie viel Energie durch sein Streaming verloren geht. Ja, die ganzen Videos, die werden ja geguckt auf Smartphones, die werden aufgeladen, die Batterie geht alle. Das ist richtig krass klimaschädlich. Und draußen haben wir genau jetzt, seht ihr, braucht nur rausgucken, habt ihr doch schon den Effekt. Ja, das ist alles durch Rezo. Ich gucke mir die Videos von Rezo ab sofort nicht mehr an, weil ich will was für den Umweltschutz tun. Und ich wollte auch was für den Umweltschutz tun und zwar eine Klimaanlage kaufen. Schön, was so das Umweltschädlichste, was man tun kann. Aber es ist noch umweltschädlicher, wenn unsere Mitarbeiter sterben. Ja. Deswegen haben wir gesagt, wir retten sie mit einer A++++ zertifizierten umweltfreundlichen Klimaanlage. Oh. Und wo ist sie? Ich krieg leider nichts mit davon. Die ist nicht geliefert worden von unserem Anti-Sponsor diese Woche, über die wir gleich herziehen können. Aber wer ist denn dann der richtige Sponsor? Der richtige Sponsor diese Woche ist... Ich hoffe, es ist mal jemand anders. Es ist das Netflix-Hörbücher. Ja! Endlich! BookBeat, unser treuster und längster Partner. Ganz viel Liebe geht raus an BookBeat. Falls ihr die noch nicht kennt oder sie noch nicht nutzt, das ist die Möglichkeit für euch, unendlich quasi alle Hörbücher, die jemals gemacht wurden, fast zu streamen. Fast müssen wir sagen, damit es nicht irreführende Werbung ist. Ja. Aber also wirklich ganz, ganz viele Hörbücher, die ihr bei BookBeat hören könnt. Welche das genau sind, findet ihr auf der Website. Aus unendlich vielen verschiedenen Genres, alles, was man sich vorstellt. Nicht unendlich, das wäre faktisch inkorrekt. Fast allen Genres, die man sich vorstellen kann. Scheiß auf die Natur, streamt einfach die Hörbücher. Ist BookBeat nicht tatsächlich umweltfreundlich, weil keine Bäume abgeholzt werden für Bücher? So. Das ist der Marketing-Claim, den ich nutzen würde, wenn ich BookBeat wäre. Ich verstehe gar nicht. Schont die Umwelt. Genau, das Netflix und das umweltfreundlichste, das WWF des Internets. Ab 14,90 € könnt ihr das machen. Und wenn ihr es einmal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das auch für einen Monat erstmal testen, indem ihr den Code Lästerschwestern mit AE benutzt oder auf bookbeat.de/Lästerschwestern mit AE geht. Und ein Buch, das ich euch da jetzt noch empfehlen möchte, was man da hören kann, ist tatsächlich das Buch von Mirella. Von mir relativ egal. Das gibt es da vorgelesen von ihr selbst. Das finde ich schön. Ich durfte mein Buch ja nicht selber einlesen, weil wir die Rechte an meinem, mein Verlag sagte zu mir, nee, geht nicht, wir haben die Rechte nicht. Ich weiß, wie geht das denn? Dass ich an meinem, wir haben bei dir die Rechte nicht gekauft, Buch, das ich geschrieben habe, darf ich nicht selber in einem Mikrofon sprechen? Ja. Das ist komisch. Mirella war da klüger als David. Deswegen könnt ihr das jetzt bei BookBeat hören. Ich glaube, es gibt wenige, die nicht klüger sind als ich. Ja. Ich würde sagen, wir kommen zu einem Unternehmen, was mich diese Woche angepisst hat. Und deswegen wird es hier öffentlich breit getreten. Lass deinen Hass nach draußen. Ja. Es klang auf jeden Fall gestern so, als wären Sodom und Gomorra hätten die Tore geöffnet. So schlimm klang das. Ich habe eine Klimaanlage bestellt. Das alleine ist schon Das ist Hass pur für die Umwelt. Ja, das Ding ist tatsächlich, wir sitzen hier zusammen in einem Büroraum und man kann einfach nicht arbeiten und deswegen haben wir eine Klimaanlage bestellt. Wir haben geguckt, was ist die umweltschonendste Klimaanlage, die man irgendwie kaufen kann. Klar, ist trotzdem scheiße, aber besser als tatsächlich hier die Leute einfach nicht mehr arbeiten können, weil es halt einfach viel zu heiß ist. Und wir benutzen sie auch wirklich nur dann, wir schalten sie nur dann an, wenn sie wirklich notwendig ist. Aber wir haben sie, ich muss mal dazu sagen. Alles andere wäre auch ein bisschen affig, ne? Also, einfach mal so ein bisschen Luft durch die Gegend pusten. Nein, auf jeden Fall wollten wir das letztes Jahr schon machen, aber dann waren die deutschlandweit überall ausverkauft. Also haben wir dieses Jahr gedacht, wir sind klüger, wir bestellen sie sofort. Im Juni. Hast du gedacht, ganz clever. Weil wir wieder vergessen haben, sie im Winter zu bestellen, wie wir es eigentlich machen wollten. Und haben das getan, und zwar bei Conrad Electronics, ein Unternehmen, das ich sehr schätze und wo ich schon sehr oft sehr zufrieden war mit der Bestellung. Dieses Mal nicht. Mhm. Denn ich habe das bestellt und da stand 24 Stunden Lieferzeit, was ja wichtig gewesen wäre, weil diese Woche war 34 Grad, so muss schnell ankommen. Lieferzeit Dienstag wurde mir zugesagt. Am Montagabend kriege ich eine E-Mail, Lieferzeit ist Karwoche 26. Für alle Menschen, die nicht wissen, so wie ich, ich muss das auch nachgucken, was das ist Ende Juni, das ist ein Monat, das ist nicht 24 Stunden, das sind 30 Tage von dem Bestellzeitpunkt und auch nicht garantiert, sondern das war die geschätzte irgendwie Zeitraum. Also habe ich da angerufen und meinte so, Leute, habt ihr nicht 24 Stunden gesagt? Dann haben gesagt, ja, wir haben letzte Woche eine Lieferung nicht mehr bekommen von dem Lieferanten, diese Woche auch nicht, deswegen können wir jetzt nicht liefern, wir wissen auch nicht, wann die kommt, weil die liefern uns jetzt gerade nicht mehr. Das heißt, sie wussten das letzte Woche schon, dass das vielleicht nicht passiert, haben es aber trotzdem auf 24 Stunden gelangt. Während ich mit dem Typen telefoniert habe, der mich da berät, bin ich online auf deren Website gegangen, um zu gucken, was jetzt da für ein Lieferzeitpunkt steht. Und da stand tatsächlich, wenn sie jetzt bestellen, wird am Freitag geliefert. Und dann habe ich dem das ermächtigt, also, wie kann das denn sein, dass sie mir, jemand, der schon bestellt hat, vor einem Tag, jetzt sagen, sie wissen gar nicht, wann die kommen, aber online jetzt weiterhin Leute täuschen, wenn sie gar nicht wissen, wann es kommt, die jetzt bestellen, weil sie denken, es kommt Freitag, aber sie wissen schon, dass das gar nicht einzuhalten ist. Das hast du ihm wirklich so gesagt? Und dann meinte er gibt das weiter nach oben. Das habe ich selten erlebt, dass gestern kamst du so richtig rein und sagtest, ich habe schlechte Laune. Und wann hast du ich hätte wirklich schlechte Laune, weil das Ding ist, mir tut die Hitze eigentlich gar nicht so weh. Ich habe lange Zeit in Los Angeles. Ja, okay, kommen wir zum nächsten Thema. Und da ist es immer sehr warm, aber ich habe jetzt eine Verantwortung für Mitarbeiter und Grüße gehen raus an Saskia, die wäre hier im Büro schon fast umgekippt, weil es so heiß ist. Da muss ich doch irgendwas machen. Und wenn dann ich scheitere als Chef, da fühle ich mich selbst verantwortlich und schlecht. Und deswegen war ich richtig pisst. Ja, lass mich deine Laune ein bisschen aufheitern. Ja, okay. Denn es ist etwas, was du kannst dir deinen Kalender schon mal rausholen und mal ein paar Kreuze machen. Denn Ende des Jahres hast du auf jeden Fall noch weniger Zeit als sonst. Denn ungefähr zwei Wochen, nicht am Stück, aber fast, gibt es eine Tour, auf der du auf jeden Fall anwesend sein solltest, nämlich die Lästerschwestern-Tour. Ja, gibt es hier noch Applaus? Wir haben drauf? Sie, ja, warte. Wir haben sie lange angekündigt, angeteasert und jetzt endlich steht alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Genau. Und wir haben lange überlegt, wie können wir das Ding nennen. Es waren etwa 4 Sekunden, die es gedauert hat. Und dann hatte Robin schon die großartige Idee, lästern in einer Tour. Ist das toll? Das ist einfach, warte, wo ist der Lacher? Ja. Oh, der kommt, wie spontan der kam. Also ungefähr auf dieses Level von Qualität könnt ihr euch auch auf der Tour einstellen. Ich fange mal an mit den Basics, nämlich wann geht's los? Und zwar am 8.10. Da starten wir in Berlin, im Columbia-Theater. Dann geht's weiter nach Wien am 9.10. Wir werden in Hamburg sein, im Grünspan. Das ist dann aber erst am 22.10. Also ja, wir testen erstmal in Berlin und Wien, wie gut wir sind, um dann nochmal 2 Wochen zu haben, das Programm komplett zu überarbeiten. Ja. Das Ding ist, es ließ sich tatsächlich, wir waren jetzt spät dran, es ließ sich nicht besser vereinen. Wie bei den Klimaanlagen, deswegen, wir waren spät dran, um sich zu organisieren. Deswegen kommt das Ganze Ende des Monats dann weiter, also in Hamburg am 22.10., dann geht es weiter nach Köln am 23.10. in die Gloria. Wir werden in Stuttgart sein, im Wietzemann Club. Wir sind in Frankfurt am 25.10. in der Jahrhunderthalle. Am 26.10., also Robin kann sich schon mal viel auf wenig Schlaf einstellen, sind wir dann in München im Technikum und dann am 27. in Leipzig im Läubchental. Wir hatten letztes Jahr ja schon eine Live-Show. Wir wollen das Ganze noch ein bisschen ausbauen. Wir eine Live-Show, die übrigens eine negative Kritik hatte. Ja. Von jemandem, der gesagt hat, es war für alle Anwesenden richtig geil, nur für mich nicht, weil ich kannte das nicht. Ja. Das ist, finde ich, das sollte unser Claim sein für die Tour. Genau. Ist richtig geil für alle, die es kennen, für alle anderen kommt nicht. Kommt lieber nicht, aber so ist es wirklich so. Also wenn du diesen Podcast nicht kennst, ist es vielleicht jetzt nicht die beste Idee, wenn du dann da sitzt und sagst, die reden ja nur über YouTube. Wer ist Tanzverbot? Ich ob wir Gäste haben, können wir euch noch nicht sagen. Das hatten wir beim letzten Mal ja. Da waren ja Ines Agnol und Hand of Blood waren in Berlin dabei. Wir gucken mal. Ja, wir gucken mal, was wir da machen. Wer Zeit hat. Auf jeden Fall mit viel Community-Interaktion. Wir hatten schon gesagt, wir überlegen uns so einen Bingo mit euch zu spielen. Jetzt noch das Wichtigste. Wie teuer wird das sein? 28 Euro. Letztes Mal haben wir 24 genommen. Und wir haben nur, ich würde es nur sagen, muss nicht wir haben das genommen, sondern der Veranstalter. Genau, das muss man mal erklären dazu. Wir hatten jetzt tatsächlich rumdiskutiert, auch so, weil wir gesagt haben, wir wollten eigentlich, wir möchten natürlich jetzt nicht irgendwelche Preissteigerungen. Die Sache ist aber, dass das nicht ganz so einfach ist, weil da geht ja viel ab an die Veranstalter, an den Veranstaltungsort, dann an den Ticketverkäufer und Das Ding ist wohl, dass in einigen Städten die Abschläge höher sind. Also hatten wir nur die Option zu sagen, entweder die Tickets werden unterschiedlich teurer, das wollten wir nicht, damit... Ja, dass jemand in Berlin 6 Euro weniger zahlt als jemand in München, ist halt ja, ein bisschen komisch. Ja, das ist ein bisschen komisch, sodass wir, dann hatten wir angeboten, mit unseren Gagen runterzugehen, aber am Ende des Tages wäre das alles ein wahnsinniges Hin und Her gewesen, deswegen haben wir gesagt, wir machen einfach 28 Euro, dann, das ist dann der Preis, wo wir dann alle Sachen abdecken können. Damit wären wir nicht reich, das können wir schon mal sagen an der Stelle, obwohl das müsste man eigentlich nicht jedes Mal dazu sagen, aber ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, wir machen man kann, glaube ich, mit Live-Auftritten richtig viel Geld verdienen. Wenn du Luke Mockridge bist. Oder Felix Lobrecht, mit dem habe ich ja mal darüber gesprochen, hat man mit dem mal so ein Ding gemacht und der hat auch erzählt, du verdienst halt mit Live richtig, richtig geil, aber du verdienst halt mit Live richtig gut, wenn halt 10.000 Leute in dem Raum sind, dann verdienst du dich dumm und dämlich, weil die Raumkosten werden ja nicht unbedingt größer, aber es zahlen immer mehr Leute den Preis. Aber bei der Größe, bei der wir uns befinden, mit irgendwie so 300 Leuten, da ist halt genau. Ja. Wir gucken jetzt mal, wie das bei euch ankommt, ob ihr Bock habt. Also wie gesagt, es gibt ab jetzt Tickets für die Tour. Ihr könnt euch bei Eventteam, könnt ihr euch die Karten holen oder bei OE-Ticket. Wenn ihr in Österreich wohnt, ja. Wenn ihr in Österreich wohnt. Ansonsten am 11.06., also Dienstag ab 12, gibt es dann den Vorverkauf auch überall, nicht nur bei Eventim. Kommt gerne vorbei. Wir werden jetzt die nächsten Wochen immer mal wieder darauf hinweisen. Jetzt fangen wir an mit etwas. Und zwar kommt jetzt unser Jingle für das nächste, für den nächsten Abschnitt. Achtung. Flash. Grüße gehen raus an den Reddit-User, der das, das veröffentlicht hat. Piano de Masque. Ah ja. Danke an dich. Danke an dich, ja. Das ist im Grunde genau das, was ich wollte. Aber er hat meine Stimme auch genommen, statt Freddie Mercury. Ja. Hat man aber fast nicht gemerkt. Auch aus rechtlichen Sicht wahrscheinlich die bessere Wahl. Ich finde, an mir ist so ein kleiner Freddie Mercury verloren gegangen. Wir kommen zum Flash, das heißt zu den Kurzthemen der Woche. Robin, was haben wir denn diese Woche so? Nummer 1, Katja Krasavice ist jetzt unter den Politikern, David. Die war ja auch in Rezos Statement-Video dabei, wo auch ich da, also ich war, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in einem Video mit Katja Krasavice zu finden war. Und weil sie gemerkt hat, das kommt ja prima an, wenn ich mich für Politik interessiere, aber das auch irgendwie an meine Zuschauer rausgehe, die sie ja berüchtigterweise genau deswegen abonniert haben, wenn Politik, dann bei Katja Krasavice. Und hat diese Woche gleich zweimal ausgeholt. Einmal auf Instagram, das Bild hast du mir geschickt. Ja. Sie posiert vor dem Bundestag. Was war nochmal die Bildunterschrift? Ich weiß es gar nicht mehr. Da müsste ich keine Ahnung, meine Bildunterschrift war Politikinfluencerin. Ja. Aber man sieht sie in regelnder Pose. Genau, sie regelt sich in dieser typischen Pose, aber dieses Mal halt vor dem Bundestag. Ganz krass. Das ist Politik. Aber damit noch nicht genug, Robin. Nein. Die Dame weiß ja auch, was sich gehört und hat sich dann gedacht so, wie sieht das eigentlich aus, wenn, sie hat die Frage wohl häufig bekommen, würde sie mit CDU-Politikern schlafen? Deswegen hat sie ein ganzes Video rausgeballert, Top-Content bei Katja Krasavice, die gefühlt für mich seit 5 Jahren besteht der Content auf ihrem Kanal daraus, dass sie immer wieder sagt, mit wem würde ich heute unter Umständen ganz vielleicht ficken? Ja, oder Piep, sagt sie ja immer. Ich glaube, so auch den ersten viralen, so wirklich viralen Hit, den sie hatte, war Rapper, die ich ficken würde. Dann kam YouTuber, die ich ficken würde. Und jetzt, Leute, Politiker, die ich ficken würde. Ja. Ich habe gerade die Bildunterschrift gefunden. Auf dem Foto neben dem Bundestag steht, der Bundestag wurde Doggy genommen. Ja. Ja, das ist die Qualität. Und ich muss sagen, das Video von Katja Krasavice hat, glaube ich, wie auch immer, das hat das jetzt erreicht, was politische Bildung, glaube ich, seit Jahrzehnten und Jahrhunderten versucht. Alle fragen sich, wie kam es zu dem Wahlsieg der Grünen, ist doch ganz klar. Katja Krasavice hat im letzten Video grüne Unterwäsche an. Anders kann es nicht gelesen sein. Also ich glaube, wer von dem Rezo-Effekt gesprochen hat, der muss nochmal überdenken. Es gibt den Doggy-Effekt. Ganz alt, jetzt gibt es den Doggy-Effekt. Und zwar, Katja Krasavice spricht sich in diesem Video sehr klar gegen AfD und CDU aus, indem sie nämlich sagt, aus Prinzip würde ich Gauland schon gar nicht ficken, obwohl der aussieht wie ein guter Sugar Daddy. Das ist doch mal, das ist doch mal politisches Commentary, was so bisher in der politischen Landschaft gefehlt hat. Ja? Philipp Amthor wird sie sagen, obwohl er in der CDU ist, wird sie ihn, weil er so aussieht, als wäre er sonst sein ganzes Leben lang Jungfrau, würde sie aus Mitleid einmal mit ihm was haben. Ansonsten will sie tatsächlich schlafen mit Politikern von den Grünen, von den Linken. Ich glaube, Cem Özdemir, von den Linken, von der SPD. Aber auch, weil sie auf Südländer steht. Das war auch auf Südländer. Aber ich glaube auch ein bisschen wegen seiner Politik. Und das ist also, Katja Krasavice macht politisches Statement dadurch, mit welchen Politikern sie schläft. Das sind nämlich alles eher links- oder mittellinks orientierte Politiker, die Rechten oder die CDU, das will Katja Krasavice nicht im Geschlechtsverkehr. Und ich finde, damit hat sie ein klareres Statement gesetzt als die meisten YouTuber. Also abseits von dem Rezo-Statement-Video. Mit der AfD fick ich nicht. Das ist doch mal. Das ist finde ich, auch ein Sticker oder ein T-Shirt. Das würde ich auch bei Katja Krasavice als Merch kaufen. Katja Krasavice, Grüße gehen raus. Wenn du Merch rausbringst, auf dem draufsteht, mit der AfD fick ich nicht, dann ist das eine Sache, die wird sich, glaube ich, gut verkaufen. Ich glaube, dann machen wir aber wirklich ein Video mit ihr zusammen. Oder es stellt sich dann in letzter Instanz heraus, dass sie eigentlich eine Handpuppe von Martin Sonneborn ist und das eigentlich nur ein groß inszenierter Satire-Anschlag ist. Ja, die Partei ist ja jetzt auch in derselben Fraktion, zumindest Nico Semsrott, wie die Grünen im Parlament. Ich habe noch einen Insider-Ding, das habe ich aufgeschluckt, das passt ja, am Wochenende. Katja Krasavice hat wohl einen Freund, wurde mir da gesagt. Und der sei wohl der Manager von Capital Bra gewesen oder so. Geil. Ja, das, was man so aufschnappt auf der Straße, aber ist natürlich total unverifiziert, kann ich nicht sagen. Okay, es geht weiter. Ach, ich muss einmal kurz hier. Nächstes Thema. Ich wollte nur einmal kurz ausprobieren, das funktioniert nicht so wirklich. Wir haben einen YouTuber hier, den hatten wir schon mal besprochen, ich glaube ein Spanier, 1,2 Millionen Abonnenten, der war hier schon mal Thema, weil er einem Obdachlosen für einen Prank Oreo-Kekse gefüttert hat, die aber gefüllt waren mit Zahnpasta, also er hat quasi die Creme damit rausgenommen, Zahnpasta rein, hat die dem gefüttert. Ist natürlich nicht so geil, in so einen Keks mit Zahnpasta reinzubeißen und das dann auch für Klicks im Internet breitgetreten zu sehen. Das dachte sich auch die Justiz und hat den tatsächlich verurteilt auf 20.000 Euro Schadensersatz, 15 Monate Haft und das fand ich das Spannendste, 5 Jahre YouTube-Verbot. Das habe ich ja noch gar nicht gehört. Berufsverbot haben sie ausgesprochen. Er darf 5 Jahre nicht als YouTuber arbeiten, Videos hochladen. Aber das ist kein Verbot, kein offizielles von YouTube. Das ist tatsächlich vom Gericht. Das Gericht hat entschieden, er darf keine YouTube-Videos machen. Das hat ja tatsächlich das Gericht bei Leon Mascher auch so ähnlich gesagt. Dass, als Leon Mascher neulich mal vor Gericht stand, da meint ja irgendwie, die nächsten 6 Monate möchte ich bei Ihnen aber keine Pranks sehen oder irgendwie sowas in die Richtung. Also ich glaube, man hat von ihm ja auch nichts mehr, von ihm und ApoRed höre ich gerade gar nichts mehr. Ja, ApoRed hat gerade einen Song hochgeladen, zum ersten Mal seit irgendwie einem Jahr. Ah, okay. Ja. Ja, der hat ja mit Gaming auch viel mehr zu tun gehabt. Interessante Sache. Ich hab eine Sache aufgeschnappt dieses Wochenende, die mich auch so ein bisschen empört hat und nicht nur mich, sondern auch Jason Momoa, Darsteller von Aquaman oder vorher Khal Drogo. Ich folge dem auf Instagram und da ist der dieser Tage regelrecht eskaliert. Der hat nämlich ein Video wurde dem zugespielt, das jetzt viral gegangen ist. Da haben in Island zwei Fischer, haben ein Video gemacht, wie sie auf einer ihrer Fischertouren unterwegs gewesen sind und in einem der Netze sich wohl einen Hai verfangen hatte. Und dieser Hai gehörte zu so einer Gattung, die, glaube ich, bis zu 200 Jahre alt werden kann. Und den werfen wir zurück ins Meer. Aber es macht doch bestimmt Spaß, wenn wir ihm zuerst die Rückenflosse abschneiden. Beziehungsweise, ich glaube, sie haben sogar die Hauptflosse abgeschnitten. Und haben ihm das Ding abgehackt, schmeißen ihn rein, lachen ganz widerwärtig und sagen dabei, try to swim now, you motherfucker. Und das bedeutet für den Hai im Grunde, entweder er verblutet oder er sinkt zu Boden. Er kann natürlich nicht schwimmen. Qualvoller Tod, ja. Qualvoller Tod wird möglicherweise von anderen Tieren aufgefressen. Auf jeden Fall entweder durch Hunger oder Blutverlust. Und ganz, ganz furchtbar, Jason Momoa hat dann Aquaman hat dann diese beiden jungen Männer exposed, hat das Video geteilt. Und hat dann aber auch Bilder von den beiden geteilt und deren Accounts geteilt. Also es war schon eine sehr Agenda. Und auf die beiden wurde komplett eingedroschen von allen. Er hat dann dazu geschrieben, dass er das absolut widerlich findet. Er hat sowas noch nie gesehen. Und abgrundtief böse. Er hofft den beiden passiert dasselbe. Und hat dann aber auch so Familienfotos von den beiden gepostet, weil die die auf dem Account hatten, und sagt dann, das Traurige daran ist, dass ihr möglicherweise liebende Väter seid und vielleicht sogar zu Hause gute Männer, aber da habt ihr was derart abgrundtief Böses getan, das kann man euch nicht verzeihen. Die wurden beide auch tatsächlich, es hat sich dann die, ich glaube, die Reederei oder die Fischerei, ja. Die sie mit der sie da zu tun hatten, die sie angestellt hatten, haben sich schon zu Wort gemeldet in einem öffentlichen Statement, haben gesagt, verdammen wir auch auf jeden Fall. Und die beiden sind gefeuert worden, haben ihren Job verloren. Sie sagen, dass sie künftig auch jeden, der sich da strafbar macht in der Situation. Und da ist halt die Frage, ist das jetzt, weil Jason Ward dazu aufgerufen hat, oder wäre das auch so passiert, ne? Das ist eine gute Frage. Also es gab vorher wohl schon, Jason Momoa ist wohl darauf aufmerksam geworden, weil ein anderer Influencer darauf schon auf Schweden aufmerksam gemacht hat. Ich finde das ja immer super, wenn es Leute gibt, die das tun, die sich da wirklich auch empören öffentlich, und weil sowas, Tierquälerei, geht einfach gar nicht. Ich finde es schon so, wie man die Musik von, ne, wir reden ja oft, wie kann man die Persona von der Kunst trennen, aber dieser Jizzes zum Beispiel, dieser deutsche Rapper, der einen Schwan weggeboxt hat, wo ich dann aussehe, was ist das für ein Untertyp? Also es geht überhaupt nicht klar. Und hier in dem Fall gab es jetzt wohl drastische Konsequenzen. Es ist noch nicht so ganz klar, ob die beiden da auch im rechtlichen Sinne für dran bekommen werden kann, weil es ist wohl so, dass eigentlich könnte man vermuten, dass sie da, ich weiß gar nicht, Tierquälerei oder so, aber wenn das auf offenen Gewässern ist, wohl das Problem, dass die Fische sind wohl davon ausgenommen, also die zumindest in den offenen Gewässern, damit du nicht. Hat ja auch keiner irgendwie eine Jurisdiktion wahrscheinlich da, ne? Also, wahrscheinlich, ja. Genau, das ist die Geschichte dazu gewesen. Also Jason Momoa hat da zwei Männer auf jeden Fall vorgeführt. Wie ich finde, zu Recht. Muss man überlegen, wie ist das da, die so öffentlich, wie du sagst, zu shamen. Weil dann die Follower machen ja dann immer noch den nächsten Schritt, ne? Die gehen ja dann so weit, dass sie dann Adressen herausfinden und so. Das ist ja immer wieder schon auch passiert. Das ist dann irgendwie immer zu viel, deswegen weiß ich nicht. Aber klar, die Identität sollte man trotzdem auch irgendwie nicht schützen, finde ich, wenn man sowas macht. Ich würde sagen, wir kommen zu einem positiveren kleiner Ankündigung noch. Und zwar jetzt, heute startet auch um 16 Uhr, mal gucken, wann dieser Podcast online ist, vielleicht schon online, eine YouTuber-Serie im Fernsehen. Also ich weiß nicht, ob ihr eine YouTuber-Serie kennt, aber zwei YouTuber oder ja, durch YouTube unter anderem bekannte Menschen sind daran maßgeblich beteiligt. Und das ZDF. Und das ZDF. Nämlich einmal der Changeman und Fabian Sigismund, unser Kollege hier. Und der Uke ist auch noch dabei. Uke Boss ist auch dabei, stimmt, genau. Also sogar noch mehr kennt man von den Rocket Beans zum Beispiel. Diese Sendung heißt In bester Verfassung. Das ist vom kleinen Fernsehspiel, also tatsächlich so eine richtige Fernsehproduktion, aber eben vom Changeman, der ja auf YouTube auch seine Kurzfilme veröffentlicht sozusagen, und der ist damit quasi jetzt, zum ersten Mal in die erste Liga geschafft hat. Ich glaube, im Fernsehen läuft es nicht. Ich glaube auch, aber es läuft jetzt erstmal in der Mediathek und auf dem ZDF-YouTube-Channel. Genau. Also, falls ihr da dem nächsten Schritt beiwohnen möchtet, in bester Verfassung. Wir beide haben es noch nicht gesehen, deswegen machen wir hier jetzt mal Blindwerbung, aber der Changeman ist tatsächlich jemand, Werbung und übrigens unbezahlt, aber der Changeman ist jemand, der hat in der Vergangenheit immer dafür Qualität gestanden, deswegen. Kommen wir zum nächsten Flash-Kurz-Thema hier, und zwar ein Skandal in der Blogger-Welt. Mhm. Das hatten wir hier auch noch nicht. Wir haben viele Instagram- und YouTube- und Podcast-Influencer, aber keine Blogger bisher. Was ist da los? Nicht mitbekommen. Jetzt gab es einen großen Skandal, und zwar hat der Spiegel etwas aufgedeckt, nämlich eine Bloggerin. Was übrigens witzig ist. Dass gerade der Spiegel das aufdeckt. Hattest du das mitbekommen, dass, sorry, dass ich jetzt so springe, aber Klaas Relotius, der Fall wurde ja intern jetzt ja aufgerollt. Und ich glaube, die Ermittlungen wurden neulich abgeschlossen. Und ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Aber was man so las, war, dass die internen Strukturen wohl derart desaströs sein müssen, dass es kein Wunder sei, dass jemand wie Klaas Relotius schon seit langem diesen Schabernack treibt. Ja. Also da wurde wohl jetzt im Nachgang noch mal viel aufgedeckt. Aber habe ich nichts mehr von gehört, aber jetzt wurde das eben auch im Internet, stellt sich raus, im Internet können Leute auch Lügengeschichten erzählen. Nein. Das wusste keiner. Jetzt, wenn das jetzt Sam Mendesio jemand erzählt. Und zwar eine Bloggerin, ich glaube, der Blog heißt My Dear Read On oder sowas, Read On, My Dear, ja. Die Bloggerin da, Sophie Marie heißt die, die hat eine Geschichte erzählt über 22 Holocaust-Opfer und ihre persönliche Verbindung zum Holocaust, weil sie eine jüdische Vergangenheit hat. Stellt sich raus, ist evangelisch. Hat überhaupt nichts damit zu tun, ist völlig ausgedacht, komplett. Ja. Das hat der Spiegel offengelegt. Und ihr wurde dafür jetzt, habe ich auch noch nie erlebt, der Goldene Blogger Award aberkannt. Den hatte sie genau dafür bekommen. Ja. Ja. Und jetzt, wann wird der erste Webvideopreis aberkannt, David? Ist das schon passiert? Wurde dir schon der Webvideopreis aberkannt dafür, dass du ihn durch den Dreck gezogen hast? Das wäre problematisch, weil ich habe meinen beim Umzug weggeworfen. Also deswegen, okay, kann man ihn gar nicht mehr aberkennen. Also du könntest versuchen, bei der Stadtreinigung mal anzurufen und im Müll zu kramen. Hast du ihn damit nicht vielleicht selber aberkannt? Das, naja, nicht offiziell, denn in meinem Wikipedia-Eintrag steht da nämlich noch drin. Okay. Ja, aber sofort ändern. Den Blog gibt es ja auch nicht mehr. Kann ihn bitte jemand ändern mit Verweis auf diesen Podcast? David, oh nein. Heil, Gewinner des Webvideopreises. Das machen Leute, hör auf damit. Weggeworfen am 14.05.2018. Ich bin wirklich im April letzten Jahres umgezogen. Okay. Ja, das kann April, etwa im April gewesen sein. April. April 2018. Gewinner und Wegwerfer des Webvideopreises. Ja. Das, aber der Blog ist auch nicht mehr erreichbar. Der ist weg, der Blog ist auch weg. Gelöscht worden. Ja. Wieso? Was ist denn noch gelöscht worden? Wir haben doch vorhin irgendwas geguckt, ja, was auch gelöscht wurde. Das wäre das nächste Thema jetzt. Und zwar, es gab bei dem letzten großen Fußballspiel hier in Madrid, ich habe keine Ahnung von Fußball, deswegen, ich glaube, es war Champions League. Aber ja, Champions League, Liverpool gegen Tottenham. Ah, okay, ja, also das Finalspiel war das. Genau, dann, Jürgen Klopp hat gewonnen mit seiner Mannschaft. Ja, mit Liverpool, genau, das habe ich tatsächlich mitbekommen. So viel Ahnung habe ich dann noch. Da gab es eine Flitzerin. Aber du wusstest nicht, was und wann und wie. Eine Flitzerin. Und zwar das war für viele das Highlight, weil das Spiel muss wohl so schlecht und langweilig gewesen sein, weil das erste Tor fiel wohl schon so nach 23 Sekunden. Ja, ja, irgendwie durch ein Handspiel, Elfmeter. Siehste, ich hab doch Ahnung. Ja, guck mal an. Lass uns einen Fußball-Podcast auf starten. Auf geht's, bam. Ja, und zwei Freunde. Danach hat sich Liverpool wohl nach hinten verzogen und Tottenham hat gar nicht gewusst, was sie machen sollen. Und dann war wohl für viele das Highlight eine wirklich dralle Blondine, die übers nicht nackt, aber zumindest wirklich annähernd fast nackt. Also der Body, den sie da trug, das ist so ein Borat-Ding. Wedgie? Also der ist so hoch gerutscht in alle Körperöffnungen, ja, dass es quasi untenrum nackt war. Kinsey Sue heißt die und die ist ganz spannend, weil das ist die Freundin von Vitaly, auf YouTube bekannt als Vitalized TV. Mhm. Und die hatte auf ihrem Body tatsächlich Werbung. Einer der ersten Prankster irgendwie. Genau, also der ist quasi derjenige gewesen, der all die ganzen Pranks erfunden hat, die ApoRed und Leon Mascher dann 10 Jahre später nachgemacht haben. Nämlich dieses Golddigger-Prank und so weiter. Das da ist also mit einem Luxuswagen vorfahren und den Mädels. Nee, erst mit einem schlechten, genau, schlechten Auto und dann sagen die Mädels nein, dann fährt er mit dem Lamborghini vor und dann steigen sie sofort ein. Sexistische Scheiße. Also und es ist nur Müll. Es ist noch sexistischer geworden. Sie hat nämlich Werbung gemacht für Vitalized Uncensored, was ich auch gar nicht kannte bis zu diesem Zeitpunkt. Also Werbung hat funktioniert. Das ist quasi das, was Katja Krasavitsch ja auch macht, nämlich so eine Softporno-Plattform bewerben in den YouTube-Videos, wo du die Sachen ja nicht hochladen darfst. Die findet man übrigens bei Pornhub ganz viel. Wusstest du das? Also wurde mir gesagt. Hab ich gehört? Ja, dass du, wenn du Katja Krasavitsch bei Pornhub eingibst, liegt sie da und habe ich mir sagen lassen und spielt an sich rum. Aber man sieht nicht. Ich hatte das ja noch nicht mal angekündigt, da sitzt sie daneben und dann haben im Hintergrund zwei Pornodarsteller Sex. Was? Während sie daneben sitzt. Also im Raum haben die Leute Sex. Ja, aber sie sitzt daneben und erzählt quasi die Geschichte, die beiden nachspielen oder so. Ich glaube, weiß ich nicht. Also ich habe nur den Trailer gesehen, den sie gepostet hat. Aber so war das, glaube ich. Was ist das denn? Ja, ja, und auch die anderen Sachen. Das die muss da, ich sehen. Also auch mit Michaela Schäfer ja irgendwie sowas gemacht. Also es ist wirklich, also egal. Aber bei dem ist es genauso. Dann können sie so eine Softcore-Plattform, wo aber nicht eher irgendwie so tut, als hätte er Sex mit irgendjemandem, sondern es ist einfach pure Degradierung von Frauen nonstop. Also die Kinsey Sue ist in einem Video da zu sehen, wie sie auf einem so einem Trainer, so einem Home-Trainer läuft und der dann so schnell eingestellt ist, dass sie halt Nee, das war tatsächlich sogar auf YouTube. Das war bei Dan Bilzerian da. Das war tatsächlich sogar ein YouTube-Video. Das ist der Content auf YouTube. Man sieht halt ihre Brüste, wie sie dann hoch und runter wackeln. In einem Bikini läuft sie ganz, ganz schnell auf. Sie hat einfach riesige Brüste und die wackelt halt rum, wie sie da auf diesem Laufband läuft. Und dann Kamera filmt das einfach drei Minuten. Und das ist einfach so 3 Minuten Content laufen. Und Dan Bilzerian, der ja auch bekannt ist für genau solchen sexistischen Scheiß, zahlt ihr dann 30.000 Euro dafür, dass sie bis zum Ende durchhält. Und genau solche Videos, nur halt ohne den Bikini, gibt es dann auch Vitalized Uncensored. Also das sind einfach nackte Frauen, die genau solche Sachen machen. Oder, weißt du, da siehst du halt einen Frauenhintern, auf den dann jemand Nutella schmiert und ableckt, während die Frau halt nackt sich nach vorne beugt und so weiter. Also es ist halt einfach nur quasi dieser ganze Prank-Content, den die machen, in noch krasser, ja, und nackter, aber nur die Frauen sind nackt. Und wer jetzt dachte, wer bis hierhin noch dachte, die Social-Media-Welt ist eine gerechte, wo der gute Content geehrt wird und der Rest geahndet, dem sei gesagt, dass Kinsey Sue in den Tagen, nachdem sie geflitzt ist, ja, auf ihrem Instagram-Account 2,6 Millionen Abonnenten gesammelt, ja, hat. Ja, und zwar aus dem Nichts. Ne? Das war also wirklich innerhalb von Stunden. Also die hatte schon ein paar Follower, aber nicht Millionen. Ja. Wenn dann maximal so ein paar hunderttausend. Und die ist einfach explodiert über Nacht, einfach nur, weil sie halt diejenige war, die da geflitzt ist. Ich bin mir sicher, der Vitali hat auch richtig gut Kohle mitgenommen durch seine Plattform. Es gibt doch ein kleines bisschen Gerechtigkeit. Ihr Account wurde nämlich dann, die ist wirklich über Nacht, ist die zum Instagram-Star geworden, ja, um dann über Nacht wieder zu gar nichts quasi runterzufallen. Weil sie, ne, gehackt wurde. Weil sie gehackt wurde und ihr Account ist jetzt tatsächlich gelöscht. Auch den kann man nicht mehr zugreifen. Aber ich fand diese Entwicklung von Vitali auch so faszinierend. Der war ja mal wirklich so einfach nur so ein Assi-Typ, der halt einfach so sexistische Pranks gemacht hat. Recht schmal auch, ne? Genau, und jetzt inzwischen sieht der einfach aus, als hätte der die Anabolika löffelweise in sich reingefuttert. Also in die Nase das Kokain, in den Mund das Anabolika und Und dann halt einfach nur noch mit Schnaps nachgegossen. Also wirklich, also das ist halt, also Der ist 40 Jahre älter geworden in den letzten 5 Jahren. Der sieht einfach aus, als wäre er irgendwie 40. Ja, es ist einfach so wie Kollega, so ein bisschen. Faszinierend. Auch so ein aufgedunsenes Gesicht. Und also den Content, den er macht inzwischen, das ist halt wirklich, also auch auf Instagram, das hat es halt sehr inspirieren lassen inzwischen, finde ich, von Dan Bilzerian. Also ja, diese Art von Content, so mit Waffen rumschießen, teure Autos, nackte Frauen, Drogen, Waffen, Geld, Sex, Drogen, Waffen, Geld. Ist auch ein guter Song. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, da waren die Mikros noch nicht an. Du hast nicht so gut reagiert, aber du hast ja die Mutter deines Kindes sitzt hier mit im Büro. Und warum ist, hör mal, auf Robin Blase, auf Rob Bubble gibt es keine Videos. Das wäre hallo, überhaupt, so, ich habe 5 am Stück hochgeladen. Das wäre so ein, ja, aber jetzt ist ja dann wieder ein halbes Jahr Pause. Ich schreibe gerade am nächsten. Das kommt jetzt auch. Und es ist hoffentlich eines, wo du mit Waffen auf jemanden schießt, der. Nein, aber ich habe schon überlegt, ob ich mir dafür ein Lamborghini miete. Hast du? Ja, wirklich. Das ist kein Witz. Da möchte ich, fängt, glaube ich, mit Lamborghini an, wenn ich das schaffe. Darf ich fahren, weil ich bin seit 12 Jahren kein Auto gefahren? Ja. Das ist wie mich kochen zu lassen. Lass mal sein. Ja, aber wir haben noch einen CDU-Politiker, von dem ich nichts gehört hatte. Ja, das finde ich tatsächlich das Krasseste. Ne? Also das ist jetzt wirklich eine ernste Geschichte. Wir kommen von Sex, Drogen und kommen wir zu echter, realer Gewalt. Und zwar ist ein Politiker erschossen worden. Jetzt mal ehrlich, hat das einer, der uns zuhört, gehört? Weil ich habe überhaupt nichts davon mitbekommen. Wenn man das mal vergleicht, Lübcke hieß der Mann, Anfang 60 und der ist in seinem Garten mit einem Kopfschuss getötet worden. Mhm. Klar, noch nicht klar, wer das war, aber die Gerüchte waren direkt, der hat halt viele Drohungen aus dem rechten Raum bekommen und unter anderem die AfD, aber auch andere Leute haben das tatsächlich teilweise sogar zelebriert, also irgendwie so Ortsvereine der AfD und so weiter, haben so richtig abgrundtief bösartige Posts gemacht, von wegen so, der hat das ja verdient oder jetzt ist er abgeschoben worden oder was hat der denn, solche Sachen. Ist der in der Flüchtlingspolitik einer der Redelsführer gewesen oder was ist, wo, wieso? Der hat sich halt einfach unter anderem dagegen gestellt und auf jeden Fall ist das Gerücht und generell ist einfach, es ist halt ein Politiker erschossen worden, egal ob das jetzt irgendwie in der Familie eine Tat war oder einfach ein Raub oder was weiß ich. Wenn man das mal vergleicht mit, hier ist ein Politiker ermordet worden mit den anderen Diskussionen, die wir in letzter Zeit so gesehen haben, finde ich irgendwie faszinierend, wie still das war. Und da haben sich auch ganz viele Leute auf Twitter drüber aufgeregt, wie still das war. Und du hast es nicht mal mitbekommen. Nein. Während hier bei uns täglich irgendwie 10 Anfragen reinkommen, könnt ihr euch noch mal hier in dem Magazin und hier noch mal in der Sendung zu Rezo äußern. Ist hier tatsächlich jemand gestorben? Wie gesagt, die Gründe sind noch unbekannt. Vielleicht stellt sich auch was ganz anderes raus. Aber sollte sich hier tatsächlich rausstellen, dass es eine Tat war, die politisch motiviert ist, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, über die wir viel diskutieren sollten in Deutschland. Ja, spannend. Das fand ich tatsächlich spannend. Ich war mit einem anderen Thema ein bisschen beschäftigt da. Ich weiß nicht, sind wir mit dem Flash durch? Ich hätte noch ein kürzeres Thema hier. Und zwar Finn Kliemann ist beschissen worden. Finn Kliemann kennt man vielleicht als der Heimwerker-King auf YouTube. Mhm. Unter anderem mit Funk nochmal extra bekannt geworden durch das Kliemannsland. Also er hatte ja selber einen YouTube-Kanal, hatte mit dem Kliemannsland quasi so einen eigenen Hof, auf dem die einfach jeden Tag irgendwie crazy Sachen bauen. Und da kann jeder hinkommen auch und Gast sein und mithelfen und mit irgendwie was beitragen, wie er will. Und das hat jemand gemacht, ist da hingegangen und wollte sich einfach mal umgucken und hat dann auch so ein bisschen Interviewfragen gestellt und hat gesagt, er würde das für seinen Blog machen. Hat er auch gemacht, stellt sich raus, sein Blog ist aber der seines Arbeitgebers, nämlich Schwäbisch Hall. Die haben also quasi Werbung oder Die haben ein Interview geführt. Haben Interview geführt, haben das auf dem Blog von Schwäbisch Hall veröffentlicht und haben quasi ohne sein Wissen eine redaktionelle Content-Sache da für ihren Content-Hub, ne, so wie das halt Unternehmen machen. Mit dem sie dann ja im Grunde im Umkehrschluss auch noch Geld verdienen. Geld verdienen und werben und halt ihre Dienstleistungen werben, weil halt Leute nach Finn Kliemann suchen und dann da drauf kommen und dann irgendwie Schwäbisch Hall-Infos bekommen. Haben die gemacht, ohne ihn zu fragen. Oder beziehungsweise sie haben es gemacht und haben ihn bewusst in das Licht geführt und belogen. Weil, das ist, muss man zu ihm vielleicht nochmal dazu sagen, er jemand ist, der ganz klar öffentlich gesagt hat, er möchte mit Werbung irgendwie gar nichts zu tun haben. Ja. Ist ja deswegen auch beim Öffentlich-Rechtlichen, also der möchte einfach in keinster Weise irgendwie werben und oder für Werbung irgendwie hergehalten. Und das ist in dem Fall halt jetzt passiert, ohne sein Wissen. Und da bin ich auch mal gespannt, ob Schwäbisch Hall sich da noch irgendwie entschuldigt. Vielleicht haben sie es auch schon. Wahrscheinlich nicht. Aber das finde ich auch relativ frech, also dahin zu gehen. Weil ich denke mal, das Argument wird sein, ja, das ist ja irgendwie Journalismus oder sowas. Aber das stößt ja trotzdem gegen den Berufsethos der Journalisten, die Leute. Ja. Weil die dürfen sich auch nicht einfach irgendwo reinlügen. Ich mache hier ein Interview für den Spiegel und dann kommt es am Ende aber doch woanders raus. Also so klar, so eine Undercover-Reportage kann so entstehen, aber Das ist ja einfach nur hinters Licht führen, damit man irgendwelchen Unannehmlichkeiten aus dem Weg geht. Auf jeden Fall frech. Jemand sagt so, er will seinen Prinzipien entsprechen. Aber damit haben wir diese Folge, muss man ganz klar sagen, Konrad Schwäbisch Hall, ist das der Podcast, in dem die großen Marken zerstört werden? Wir haben nämlich noch was anderes. Das hat mich diese Woche ein bisschen mitgenommen. Wobei mitgenommen ist das falsche Wort, denn der Axel Springer Verlag hat endlich bemerkt, dass die Computerbildspiele, ja, so richtig ist das nichts. Deswegen geht eine Ära zu Ende. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die Computerbildspiele wird jetzt mit der letzten Ausgabe im August zu Ende gehen. Ich glaube, seit den 90ern gibt es das Magazin auf jeden Fall viele Jahre und war lange Marktführer, muss man sagen. So, die hatten irgendwann sogar PC Games und GameStar überholt und waren dann selbst in der Zeit, in der online immer stärker wurde und die Printhefte langsam zurückgingen. Das war die Zeit, in der ich ja dann auch als Spielejournalist anfing und bei Giga gerade war das gerade das Thema. Ja, die Printmagazine struggelten dann auch, wussten nicht so richtig mit dem Internet was anzufangen und die GameStar waren damit so die Ersten, die gesagt haben, komm, dann machen wir eben das zur Stärke und machen ein Printheft und eine Online-Redaktion und machen dann auch noch einen YouTube-Kanal, der jetzt ja, glaube ich, auch erst kürzlich 1 Million Abonnenten erreicht hat. Die Computerbildspiele war damals ein Magazin, das fand ich wirklich abgrundtief scheiße. Also mich hat das auch mal gewundert, dass die Marktführer sind, weil ich habe als Kind und Jugendlich auch immer nur GameStar gekauft und wenn ich eine Computerbildspiele gekauft habe, dann nur, weil in der CD, die mitgeliefert wurde, ein gutes Spiel war, was ich kaufen wollte. Damit hast du den Grund dafür. Das ist wirklich für über Jahre der einzige Verkaufsgrund der Computerbildspiele gewesen, denn die haben immer diese 50 Spiele auf der Verpackung gehabt und dann muss man sagen, davon waren vielleicht 3 spielbar, so wie auch in der GameStar, in der PC Games. Und der Rest war billige Freeware-Scheiße, die du eigentlich so Wimmelbildspielchen, die kein Mensch braucht. Und damit haben sie diese CDs dann vollgemüllt. Mittlerweile gibt es das alles als Download-Code. Und das größte Problem waren für mich so Sachen wie die Testberichte, wo fand das immer legendär, es war ein riesiger Kasten und in dem dann sogar Noten dafür vergeben wurden, ob die Service-Hotline erreichbar ist und zu welchen Zeiten sie erreichbar ist und wie denn das Handbuch geschrieben ist und ob es da auch die Tastatureinstellungen für Linkshänder gibt und so. Also tatsächlich, ne, also dieses Heft war genau so, wie man sich das von Leuten vorstellt, die von Videospielen keine Ahnung haben und das von so einem ganz ne, von Leuten, wo man sagt, so, das sind, die haben vorher ein Testmagazin für Waschmaschinen oder Autos gemacht und die setzt man jetzt auf Videospiele an. Und so war dieses Heft dann ganz lange und war aber eben trotzdem Marktführer. Was ich nicht wusste, ist, dass die jetzt zum Schluss auf 20.000 verkaufte Exemplare zurück von mal einer Million hatten. Ich glaube, die hatten fast eine Million Leute und ich habe mir gedacht. Obwohl, was ich auch gelesen habe, das fand ich mega faszinierend und zeigt nochmal diesen Verfall zwischen neuen Medien und alten Medien. Was ich gelesen habe, ist, dass die diese Auflagezahl ja einfach selber angeben und wohl lange Zeit auch immer noch damit geworben haben bei Werbekunden, dass sie ja eine Auflage von einer Million haben. Mhm. Aber dass eine Zahl ist, wo die sie halt einfach selber so sich, ja, eine Million Leute, wie viel lesen das, Hans? Ja, also eine Million lesen die bestimmt. Okay, dann schreiben eine Million drauf. Ich kenne die Mechanismen ja da relativ gut. Da wird unter anderem bei der PC Games oder auch die Cinema ist da sehr bekannt für. Die Cinema liegt zum Beispiel an Flughäfen aus. Ne, hast du das schon mal gesehen? Wenn du in den Flieger steigst, da liegen ja da immer so ein paar Hefte. Die Bild gehört dazu und Springer ist sehr gut auch darin, seine Magazine irgendwo unterzubringen, wo man sie dann kostenlos auslegt. Als und dann sagen sie, okay, in Deutschland gibt es im Jahr 10 Millionen Fluggäste, bam, 10 Millionen Auflage. Das wird als Auflage mitverkauft. Das ist grober Bullshit, aber das geben die mit an, in ihrer Reichweite zumindest. Deswegen, also mit Reichweite werden dann zum Beispiel auch Apothekenhefte. Okay, pass auf, David, die Reichweite von diesem Podcast, wie viele Ohren gibt es auf der Welt? Wie viele Ohren gibt es auf der Welt? 16 Milliarden? Weil auch wenn du nur ein Hörer bist, kommt der Podcast ja zweimal an. Das heißt, zwei Klicks, boom. Zack. 16 Milliarden Menschen. Ja, okay, vielleicht nicht Ohren, aber vielleicht Smartphones. Wie viele Smartphones gibt es auf der Planet? Sag mal, nur deutschsprachige Smartphones. Du hast doch Game of Thrones als Podcast. Ich würde sagen, in Deutschland gibt es, du Arsch, im deutschsprachigen Raum gibt es mindestens 120 Millionen Smartphones. Das ist unsere Hörerreichweite. Das ist unsere Reichweite. Ja, so wird sowas gerne mal ausgerechnet. Aber irgendwie hat es jetzt dann nicht mehr gereicht. Und Axel Springer hat jetzt ein Statement rausgebracht, wo sie gesagt haben, naja, die Leute beziehen ihre Infos ja aus dem Internet. Sehr gut erkannt, das leider ungefähr 7 Jahre zu spät, aber immerhin dann jetzt. Und ich habe mir gedacht. Also die CDU hat das doch auch zum ersten Mal gehört. Ja, und wieder ein CDU, das hier. Bam. Die arme, ja, genau. Ich habe mir gedacht, ich habe Robbe dieser Tage geschrieben, ey, lass uns doch die Computerbildspiele, wir wollen eigentlich nicht Leichen fleddern, aber lass es uns trotzdem einfach tun. Und was mich ein bisschen überrascht hat, ich habe mir das aktuelle Heft geholt, ab Ausgabe 6 ist das, im Jahr 2019. Und was mich erstmal überrascht hat, ist, dass sie gar nicht so scheiße mehr ist, wie ich dachte. Da muss es einen Chefredakteurwechsel gegeben haben. Denn ne, du hast vorne immer noch. Und jetzt ist er vorbei, jetzt wo du es merkst. Das Premium-Spielemagazin mit dem Premium-Spielepaket. Natürlich werden wieder Spiele beworben, aber das machen die anderen ja auch immer noch. Aber was ich zum Beispiel sehr interessant finde, dass vorne gerade mit dem neuen Fallen Order, dem Jedi-Spiel von Star Wars, geworben wird und nicht mit einem Artikel, der gleich als erstes im Heft ist. Wie gefährlich ist Fortnite? das ist nur so eine Headline, die normalerweise bei der Bild ganz oben stehen würde oder die irgendeinen Gaming-YouTuber. Kann ich was da lesen? Das brauche ich für Game of Thrones. Also muss man nämlich ganz offen sagen, das kriegst du hinterher. Lass mich doch jetzt erstmal blättern. Okay. So. Man muss aber sagen, der Artikel ist. Also im Grunde ist er fast Clickbait, weil drin dann Psychologen zu Wort kommen, die sagen: Nein. So, und das aber gestreckt auf 4 Seiten. Ja. Sie reden aber über Videospielsucht, sie reden darüber, wie brutale Spiele die Kids auch irgendwie beeinflussen können und ob das wirklich der Fall ist. Das ist so ein bisschen Omi-haft. Also muss man sagen, ich habe mal die ersten Sachen durch. Der nächste ist so Kinderschutz für alle Geräte. Ach, warte mal, das heißt, die Zielgruppe von dem Ding sind eigentlich gar nicht Gamer, sondern die Eltern von Gamer. Scheinbar Eltern, ja. Das ist so ganz skurril, so eine ganz skurrile Mischung. Denn hinten sind so Techniktipps drin, die aus der GameStar, glaube ich, schon vor Ewigkeiten rausgeflogen sind. Aber auch trotzdem so Tipps und Tricks für Sekiro. Ja, also dann, wie kommst du zum Endgegner? Ja, hallo, weißt du nicht, ob die Oma, die wissen will, ob Fortnite gefährlich ist, also die auch Bock hat, mal so ein richtig gutes Spiel zu spielen? Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Dann haben sie über den Computerspielpreis einen Artikel, der tatsächlich auch kritisch ist. Das fand ich sehr, sehr schön zumindest. Aber ne, hier, was steckt in meinem PC? Welchen RAM muss ich einbauen? Also so Standardsachen, wo man merkt, so, das ist so für Anfänger. Mhm. Was vorne ist für eine Eltern, Grafikkarte? Dann aber auch so Previews für Spiele. Und dann kommt so ein Test, wo man übrigens sieht, dass diese großen Boxen haben sie wohl schon lange nicht mehr. Aber was immer noch ist, ist diese komische Bewertung in Noten, in Schulnoten, da steht sehr gut 1,3. Ich habe das noch nie verstanden. Was ist eine 1,3? Ist das jetzt dann also das ist natürlich gut, aber also wieso 1, also wie rechnen Sie die 3 hinter der Kommastelle aus? Und ich habe auch immer nicht verstanden, wie ich das übersetzen soll. Das gilt aber für all diese Ratings, weil Ja. Ist das, also klar, ich kann, so Metacritic oder Rotten Tomatoes oder sowas, klar kann ich auf den ersten Blick sehen, kommt es gut an, kommt es nicht an, weil es halt irgendwie 70 oder 100 ist, so klar. Aber es hilft mir trotzdem nicht zu sagen, ob mir das Spiel jetzt am Ende Spaß macht oder nicht, weil die Geschmäcker sind ja sehr verschieden. Also. So, von es sind 80 Seiten. Davon gehen wir jetzt hinten über in einen iPad-Test. Testvergleich, das sind ganz klar Artikel, die sie aus ihren anderen Magazinen, die haben ja noch die Auto, die Bild, diese, wie heißt das, wo sie Auto, die? Motor, Bildtechnik. Ja, nee, es gibt noch so ein Technikmagazin von denen. Das sind, die werden dann wahrscheinlich zweiterwertet. Hier gibt es dann eine SSD im Test und günstige Lüfter. Und hier hinten, das fand ich richtig frech, 10 Seiten lang gibt es Artikel zu den Spielen, die sie als Download anbieten. Das heißt, also diese uralten Sachen wie Looter Kings, oh Gott, das Spiel von Gronkh und Sarrazin und Sergeant Rumpel, was irgendwie. Das gibt man gratis in der aktuellen Ausgabe. Was leider gefloppt ist. Ja, das ist ja total untergegangen. Und das, also, und dieses Wirrwarr führt zum einen dazu, dass die Leute wahrscheinlich nicht wissen, weswegen kaufe ich mir das. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, die war dann für mich so der Todesstoß. Robin, jeden Monat erscheinen 80 Spiele, ungefähr. Wahrscheinlich sogar sehr viel mehr, wenn man jetzt die Steam-Listen zum Beispiel noch durchgeht. Wie viele Tests glaubst du? Also was heißt, glaubst du, wie viele von diesen 80 Spielen werden hier getestet? Also ich hatte jetzt gerade, ich glaube, der Reveal ist vielleicht ganz lustig, aber ich hatte tatsächlich jetzt gerade nur die von Anno gesehen. Ist da nur eine drin, David? Nee, es sind 5. Okay. Aber also das finde ich schon, also ne, ich kaufe mir ja jeden Monat die M-Games, wo dann wirklich wahnsinnig viele, also Indie-Games sind hier gar nicht drin. Hier sind Anno, ach nee, Quatsch, es sind 4. Stimmt, hier sind nämlich die Tricks, die Tipps und Tricks zu Anno werden nämlich auch als Test offiziell aufgeführt. Es sind nämlich nur Days Gone, Anno, World War Z und Assassin's Creed 3. 3 Spiele von ungefähr 80, die diesen Monat erschienen sind. Das ist nicht nur zu wenig, das ist erbärmlich. Ich will da gar nicht zu viel lästern, aber ne, am Ende des Tages muss man sagen, das ist ein Magazin, was für am Anfang nicht dafür bekannt war, dass du es dir gekauft hast, weil du die Artikel lesen wolltest. Dann haben sie irgendwann gesagt, Leute, wir müssen das ändern. Wir schreiben jetzt gute Artikel, aber dann hat es keiner mitbekommen, weil immer noch das alle deswegen gekauft haben. Und jetzt, wo sie bei Steam-Sales oder sonstigen Sachen alles umsonst bekommen oder eh nur alle Fortnite spielen, braucht halt niemand mehr die Computerbildspiele. Deswegen, so richtig schade ist es um dieses Magazin nicht. Tut mir natürlich immer leid für die Leute, die da gearbeitet haben. Aber ich glaube, die bleiben da, oder? Die arbeiten jetzt online einfach weiter. Die arbeiten online weiter, genau. Also die machen da so die vereinzelte Artikel, aber im Online geht das ja total unter. Denn auf Bild, wer schaltet denn darüber zum Computerspielresort? Wusstest du, dass es da ein Computerspielresort auf bild.de gibt? Ich bin mir relativ sicher, dass ich noch nie bewusst auf bild.de gegangen bin. Ja, da sollte man auch nicht hingehen. Ja. Das wäre es zur Computerbildspiele. Okay, danke, auf Wiedersehen, liebe Computerbildspiele. Wir haben erneut unterschrieben, Hashtag Werbung. Geschriebenes Wort ist tot. Ja. Das Einzige, was zählt, ist gesprochenes Wort im Internet. bookbeat.de/Lästerschwestern. Ja. Und Tickets für eine Live-Sendung. Dass es überhaupt noch Live-Shows gibt, David, und Leute nicht noch aus dem Haus gehen. Das ist frech. Wir könnten ja streamen, wir könnten ja uns aufnehmen ja. Und wie Weihnachten, wo wir unseren so einen Livestream gemacht haben. Das müssten wir auch mal wieder machen. Aber die, müssen wir eigentlich mal wieder machen. Aber die Lästerschwestern-Tour kommt jetzt zuerst. Vorverkauf jetzt auf Eventim. Lästerschwestern-Tickets. Lästern in einer Tour. Das wird mega. Ja, ungefähr so werden die Leute lachen bei jedem Gag, den wir machen. Ja. War's das für heute? Das war's für heute, ja. Dann sage ich tschüss. Tschüss. Freue mich auf euch.